Ja, hier ist Niklas von Filmflimmern. Ich würde mich einmal gerne bei Zoom, das Magazin der Filmemacher, bedanken. Und zwar dafür, dass sie uns in ihrer aktuellen Ausgabe hier erwähnen. Sie haben einen Artikel über uns geschrieben, wer wir sind und was wir so machen. Ich würde mich in dem Zuge auch nochmal gerne bei Timo Landsiedel bedanken, der auch mal ein Gast bei uns im Podcast war. Der gehört auch zu Zoom. Wegen ihnen hatten wir gerade die Idee, über Amateurfilme und Indiefilme zu sprechen in unserem Podcast, was ja auch in den letzten Ausgaben ganz gut gelungen ist. Ich will ja eigentlich über Filmflimmern sprechen. Und zwar ist es ja so, dass wir die letzte Ausgabe im September hatten. Jetzt ist es Dezember, das heißt, wir hatten eine sehr lange Sendepause. Und ich denke, dass es erstmal diesen Monat auch so bleibt. Vielleicht setzen wir uns spontan nochmal zusammen. Aber ich denke, dass wir, wenn überhaupt, erst im nächsten Jahr weitermachen. Vielleicht ist das Programm ein bisschen überarbeitet dann. Vielleicht hört man auch neue Stimmen, neue Leute. Wir lernen ja auch neue Leute kennen. Unser Ziel ist es, einen interessanten und subjektiven Podcast zu machen. Aber er soll dabei auch abwechslungsreich bleiben. Was man in den letzten Ausgaben nicht so ganz gemerkt hat, da haben wir entweder mal wieder über Avatar geredet, wir haben über den kleinen Hobbit geredet, dieses ganze Hin und Her und vielleicht soll Avatar 2 rauskommen und diese ganzen Sachen. Das hat sich in den letzten Ausgaben immer wiederholt und ich denke, man hat auch gemerkt, dass wir privat nicht so oft ins Kino gehen. Es ist bei manchen Mitgliedern mehr, manchen Mitgliedern weniger. Und ich denke, dass daher der Podcast eher in einem größeren Abständen rauskommen wird. Aber dafür haben wir mehr Zeit, über die einzelnen Filme zu reden, die wir geguckt haben. Das heißt, wir werden eher ein Resümee über den letzten Monat oder über die letzten 2 Monate machen und dabei versuchen, unsere Hörer bei der Stange zu halten. Wir würden uns auch gerne über Feedback freuen. Das heißt, ihr könnt uns auch einmal eine E-Mail schreiben oder einfach die Kommentarfunktion bei jeder einzelnen Folge benutzen. Denn es macht einfach am meisten Spaß, wenn man weiß, dass man Hörer hat und die auch fleißig die Folgen runterladen und das Ganze hören. Und wir merken, dass wir jemanden damit erreichen können. Ja, das war es erstmal von mir. Ich wünsche im Namen von Filmflimmern euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und ich hoffe bis zum nächsten Mal.